über die Erden muss barfuß gehen. Zeigt schon aus, die machen dich ja blind. Dann kannst den Weg mit die Zeichen sehen. Das Wasser den Wind. Sollst mit die Sohlen aufsteigen, mit der nackten Haut, dann wird die Erden dir aber zeigen, dass dir vertraut. Spür das nasse Gras auf die Füße, spür, wie trocken ist der Staub, spür, wie dich streichelt das Moos so sehr, spür, es knistert im Laub. In Bach muss deine steigen, durchs Wasser muss aufgehen, und ein Wasserfall muss dich stehen mit dem Gesicht in die Höhe. Mit der Wangen auf der in die Sonne liegen. Lieg ganz still, riecht Erden und gespür, wie er aufsteigt aus ihr, eine riesige Ruhe. Dann ist die Erde ganz nah bei dir. Und du weißt, du gehörst zu allem.